Die Staatliche Akademie der Wissenschaften erzielte wertvolle wissenschaftliche Forschungserfolge, die zur Wirtschaftsentwicklung und Verbesserung des Volkslebens beitragen können. Die Wissenschaftler und Techniker der Akademie führten in diesem Jahr mehr als 580 wissenschaftliche Forschungserfolge in die Praxis ein, darunter Bau und Installation des 250 Kilowatt Windgenerators zum ersten Mal in der DVRK.